Logistik, Kühlkette, Transport und so weiter. Die Problembeschreibung. Weitet man den Anwendungsbereich der Audits auf die Verfolgung von Gütern auf der ganzen Welt aus, so kommt man zu den Logistik-Blockchains. Hier geht es um simple Fragen, wie zum Beispiel: Wie kann man vertrauenslos sicherstellen, dass eine Kühlkette eingehalten wurde? Wie kann man einen Transport vertrauenslos nachvollziehen? Woher kommen überhaupt verkaufte Lebensmittel? Die Lösung dazu. Die Lösung dazu ist ähnlich wie bei der Buchhaltung oder auch Identität. Ein Produkt oder Objekt bekommt eine eindeutig zugewiesene ID auf der Blockchain. Und zahlreiche, so unabhängige Parteien wie möglich signieren diese, wenn sie damit in Aktion treten. So kann über Timestamps ganz klar dokumentiert werden, wann etwas wo, bei wem vorbeikommt. Natürlich kann es immer noch zu Betrug kommen. Da die Signierer jedoch automatisch an Reputation gewinnen, je mehr erfolgreiche Objekte sie bereits signiert haben, werden sie für Schummeln durch Reputationsentzug bestraft. Herausforderungen. Die Herausforderung hierbei liegt im Start eines solchen Systems. Damit die Signierer wirklich unabhängig agieren, sind zahlreiche Teilnehmer nötig, welche jeweils nur einen kleinen Teilschritt signieren dürfen. Dafür Lösungen zu entwickeln, dauert noch ein wenig. Doch glaube ich, wie bereits im Kapitel zuvor erwähnt, dass diese Art der Blockchains die nächsten großen, dezentralen Anwendungen darstellen wird. Alternativmöglichkeiten. Versucht man, so etwas zentral zu lösen, gibt es immer langfristige Interessenskonflikte. Deshalb sehe ich wie bei Buchhaltungsblockchains hier nur sehr wenige Alternativen zu dieser Lösung über eine Blockchain. Praxisbeispiele. Wir haben diese Ideen nun bereits häufiger besprochen. Du solltest dir auch wirklich auf jeden Fall überlegen, wie dies bei dir im Unternehmen umsetzbar wäre. Es gibt hier unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Kühlketten oder Herkunftsnachweis von Pharmaprodukten. Einige möchte ich in den folgenden Kapiteln noch ein bisschen detaillierter besprechen.